21. Kapitel. Am Bahnhof Friedrichstraße sah sie schon von Weitem die Mama und Vetter Briest, die auf sie warteten. In der Pension der Mama waren zwei Zimmer für sie reserviert worden. Als sie alles eingeräumt hatte und Anni im Bettchen lag, ging Effi ins Zimmer der Mama, einen kleinen Salon mit Kamin. »Sehr hübsch wohnst du hier«, sagte Effi. »Darf ich wieder das Teefräulein spielen?« »Gern, Effi, aber nur für Dagobert und dich selbst. Ich darf keinen Tee trinken.« »Ich verstehe. Es ist wegen der Augen, nicht?« »Was ist es denn? Auf dem Weg haben wir nur über Innstetten und unsere große Karriere gesprochen. Deine Augen sind mir wichtiger.« Und sie ging zu ihrer Mama und küsste ihr die Hand. »Effi, du bist so stürmisch. Ganz die Alte.« »Ach nein, Mama, nicht die Alte. Man ändert sich, wenn man verheiratet ist.« Vetter Briest lachte. »Cousine, noch hübscher bist du geworden, aber sonst...« Effi hörte das nicht gern. »Dagobert, du bist alles, nur kein Menschenkenner. Ihr Offiziere seid keine guten Menschenkenner. Ich glaube, ihr guckt euch immer nur selbst an.« »Aber Cousine, wo hast du das her? Kennst du denn Offiziere?« Frau von Briest erzählte nun, dass der Augenarzt ihr eine Diät verschrieben habe. Kein Bier, kein Kaffee, kein Tee. Ab und zu eine Blutentnahme. Dann würde es bald besser werden. Er sprach so von 14 Tagen, aber du weißt ja, wie Ärzte sind. Aus 14 Tagen werden 6 Wochen und ich werde noch hier sein, wenn Innstetten kommt. Aber das ist ja auch recht gut so. Sucht euch was Hübsches. Ich denke in der Keithstraße. Elegant und doch nicht zu teuer. Daran müssen wir denken. Innstetten hat jetzt eine wichtige Stellung im Ministerium, aber gut bezahlt ist sie nicht. Und auch bei uns steht es nicht so gut wie früher. Die Preise fallen. Aber nun erzähl uns was Hübsches, Dagobert. Kranke sind doch zu langweilig. Was soll ich erzählen? Es gibt ja keinen Krieg mehr. Leider. Jetzt sind Bibelwitze sehr in Mode. Aber das ist wohl nicht das Richtige. Und er erzählte einen, den Effi aber nicht verstand. Am anderen Tag war das schönste Wetter und Mutter und Tochter fuhren früh los. Zuerst zur Klinik, wo Effi im Vorzimmer wartete, dann fuhren sie zum Tiergarten und bis in die Nähe des Zoos. Es fand sich auch wirklich eine schöne Wohnung, die nicht zu teuer war, aber es war ein Neubau und die Wände waren noch nicht ganz trocken. »Es wird nicht gehen, Effi«, sagte Frau von Briest. »Da bekommt man Rheumatismus oder Schlimmeres.« Effi gab ihr recht, sonst hätte sie sofort nach Kessin zurückfahren müssen. »Zeit gewonnen, alles gewonnen«, dachte sie und sagte. »Aber wir sollen diese Wohnung im Auge behalten, Mama, sie liegt so schön. Auch Innstetten wollte am Tiergarten wohnen.« Dann gingen sie essen. Endlich hatten sie wieder Zeit, in Ruhe miteinander zu sprechen. Und abends wollten sie in die Oper gehen.